sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im September 2025 beginnen wir mit dem Bürgergeld als Feindbild und Luftbuchung, also die Kampagne gerade gegen das Bürgergeld, insbesondere von der CDU, kommen von dort zu einem offenen Brief gegen die Überwachungspläne von CDU, SPD und kommen von da zu unserem Schwerpunkt in dieser Sendung, der sich dreht von Klimakatastrophe bis Energiespeicher, die eine Energiewende nun real möglich machen. Und dazu gibt es einmal einen Artikel zu Klimaschutz als Vaterlandsverrat. Kommen dann zu den Energiespeichern, die inzwischen für die Energiewende zur Verfügung stehen. Und abschließend kommen wir zu Tagebau, toten Zonen und Trinkwasser. Das Rheinische Revier zwischen Innovationsanspruch, also wie dieser Superrechner, der jetzt gerade eröffnet wurde, und ökologischen Hypotheken. Unser erster Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik, die monatlich auf 130 Seiten einerseits vierseitige Kommentare und über 8 Seiten Analysen zu einzelnen Themen veröffentlichen. Wir haben uns mal wieder für einen Kommentar entschieden. Bürgergeld, Feindbilder und Luftbuchungen. Es war einer der Wahlkampfschlager der Union. 4 Millionen Menschen kassierten angeblich Bürgergeld, obwohl sie arbeiten könnten. Eine 6-stellige Zahl unter ihnen würde hartnäckig jedes Vermittlungsangebot der Jobcenter ablehnen. Mit dieser Geschichte zogen die Unionsparteien durchs Land und sie hatte alles, was ein Wahlkampfhit braucht. Sie bediente althergebrachte Vorurteile und schuf ein klares Feindbild, das vom faulen, arbeitsscheuen Drückeberger, der sich auf Kosten der fleißigen und ehrlichen Steuerzahler bequem macht. Die Union konnte sich so als Anwalt der angeblich von Bürgergeld beziehenden ausgebeuteten deutschen Mittelschicht in Szene setzen. Die Botschaft war: Wählt uns. Wir werden diesem faulen Pack schon Beine machen, durch Kürzung der Leistung im Zweifel bis auf null, wie insbesondere Oberwahlkämpfer Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, nicht müde wurde zu betonen. 2-stellige Milliardenbeträge könnten so im überstrapazierten Haushalt eingespart werden, versprach Kanzlerkandidat Friedrich Merz noch im Dezember 2024. Jetzt, da sich die Rauchschwaden des Wahlkampfes verzogen haben und die Sicht wieder klarer wird, steht die Union allerdings ziemlich blank da. Die angekündigten großen Einsparungen beim Bürgergeld dürften die nächste Wahlkampfblase sein, die platzt. Als Kanzler mag Merz seine forsche Ankündigung eines 2-stelligen Milliardeneinsparbetrags schon gar nicht mehr wiederholen und nennt vorsichtshalber keine Zielgröße mehr. Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Baas gehen für 2026 nur noch von einer möglichen Einsparung von 1,5 Milliarden beim Bürgergeld aus, was von einem 2-stelligen Milliardenbetrag ziemlich weit entfernt ist. Arbeitsagenturchefin Andrea Nahles setzt selbst dahinter ein großes Fragezeichen, vermutlich zu Recht. Die Koalition täte gut daran, endlich einige Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen. Ihre Falschinformationen zum Bürgergeld, die sie im Wahlkampf so emsig streute, werden sie nun, da es an die Umsetzung geht, ohnehin einholen. Die Wirklichkeit sieht nämlich wie folgt aus. Es geht nicht um 4 Millionen erwerbsfähige Bürgergeldbeziehende, die in Arbeit gebracht werden könnten, sondern um weniger als die Hälfte und auch dies nur bei sehr theoretischer Betrachtung. Denn als erwerbsfähig werden in der Statistik der Bundesagentur sämtliche Leistungsbeziehende ab dem 16. Lebensjahr erfasst. Ganz unabhängig davon, ob sie dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stehen oder nicht. Darunter sind naturgemäß Hunderttausende Schüler, Studierende und Azubis sowie Menschen, die wegen der Betreuung eines Kleinkindes oder der Pflege eines Angehörigen für eine Vermittlung gar nicht in Frage kommen. Zusammen mehr als 700.000. Hinzu kommen 480.000 Personen, die sich in Maßnahmen der Bundesagentur befinden, über 400.000, die bereits mehr als 15 Wochenstunden arbeiten und lediglich aufstocken müssen, sowie 240.000 erkrankte Menschen. So bleiben von den 4 Millionen, mit denen Wahlkampf gemacht wurde, lediglich 1,8 Millionen als arbeitslos registrierte Bürgergeldbeziehende übrig. Gezählt werden dabei auch Personen, die in Teilzeit unter 15 Wochenstunden beschäftigt sind. Diese 1,8 Millionen sind also die große Hoffnung der Koalition, wenn es um die versprochenen Einsparungen geht. Sei es über verschärfte Leistungskürzungen oder über die Vermittlung in eine auskömmliche Erwerbsarbeit. Was nennenswerte Einsparungen über härtere Sanktionsregeln anbelangt, hat Andrea Nahles als zuständige Behördenchefin schon abgewunken. Diese brächten vielleicht 100 Millionen ein, mehr nicht. Und sogar das dürfte bereits hochgegriffen sein. Im Mai 2025 waren gerade einmal 33.000 Leistungsbeziehende mit einer Sanktion belegt. Das sind nicht mal 1% aller Erwerbsfähigen im Bürgergeldbezug. Linnemann hatte mit seiner sechsstelligen Zahl von Arbeitsverweigerern schlicht Desinformation betrieben. Auch das Hilfsargument, wonach eine große Zahl von Pflichtverletzungen gar nicht sanktioniert würde, trägt nicht. Die Angestellten in den Jobcentern haben nach Gesetz und Dienstanweisung kaum einen Ermessungsspielraum. Wenn bei einer Pflichtverletzung keine plausible Entschuldigung glaubhaft gemacht werden kann und auch kein außergewöhnlicher Härtefall vorliegt, muss sanktioniert werden und wird sanktioniert. Beliebig kürzen lassen sich die Leistungen bei Pflichtverletzungen nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat Politik und Verwaltung mit Blick auf Artikel 1 Grundgesetz klare Grenzen gesetzt. Im Regelfall können die Leistungen für den Lebensunterhalt nur um maximal 30% reduziert werden. Und auch das nicht unendlich lange. Zwar besteht bei Personen, die sich einer Arbeitsvermittlung hartnäckig verweigern, die Möglichkeit, den kompletten Regelsatz einzubehalten. Doch liegen die verfassungsrechtlichen Hürden dafür hoch. Ohnehin dürften solche Fälle die große Ausnahme bleiben. Die totale Streichung jeglicher Unterstützung inklusive Wohnkosten, wie sie CDU-Generalsekretär Linnemann für solche Fälle im letzten Jahr noch propagierte, hätte verfassungsrechtlich keinerlei Chance und kann getrost unter Wahlkampfklammer beiseite gelegt werden. Die Union fuhr im Wahlkampf eine extrem harte Kampagne gegen Bürgergeldbeziehende und muss nun irgendwas liefern. Vor diesem Hintergrund mag der Koalition eine Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten für die Jobcenter politisch opportun erscheinen. Fach- und finanzpolitisch begründen lässt sie sich jedoch nicht. Sie dürfte eher als politische Luftnummer enden, jedoch mit einem absehbaren Nebeneffekt, den die Koalition besser sorgfältig abwägen sollte. Mehr und schärfere Sanktionen haben fast zwangsläufig auch ein Mehr an Widersprüchen und Klagen vor Gericht zur Folge. Allein zwischen Juni 2024 und Mai 2025 sind 434.000 Widersprüche bei den Grundsicherungsstellen gegen ihre Bescheide eingegangen. 55.000 Klagen waren vor Gericht anhängig. Im Ergebnis wurde jedem dritten Widerspruch vollständig oder zumindest teilweise stattgegeben. Und von den Klagen, die sich nicht im Zeitverlauf von selbst erledigten, waren sogar 2/3 erfolgreich. Solche Quoten sagen sehr viel über die Qualität der Bescheide und der gesetzlichen Grundlage aus. Mit beiden kann es nicht weit her sein. Will die Koalition wirklich Gesetz und Verwaltungspraxis durch undurchdachte Reformen noch Widerspruchs- und Klage anfälliger machen, als sie es ganz offensichtlich ohnehin bereit sind? Nicht nur was die Sanktionen anbelangt, sondern auch zu ihren Einsparversprechen durch bessere und mehr Vermittlung in Arbeit wäre die Koalition gut beraten, sich ehrlich zu machen. In der Bundesagentur gilt die Faustregel, dass 100.000 Vermittlungen mit einem Einspareffekt von rund 1,5 Milliarden Euro einhergehen. Für die von der SPD für 2027 angepeilten 4,5 Milliarden Euro Einsparung bräuchte es danach 300.000 Vermittlungen im Saldo. Ganz unabhängig davon, dass der Arbeitsmarkt das in der Rezession nicht hergibt, gilt es, einige weitere Hemmnisse anzuerkennen. Die Vermittlungsquote der Jobcenter lag 2022 bei denkbar schlechten 5,9%. Konkret bedeutet das, nur 6 von 100 Personen, die aus dem Bürgergeldbezug heraus ihren Weg in eine ungeförderte Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fanden, hatten dies einer direkten Vermittlung durch die Jobcenter zu verdanken. Wenn jemand einen Job fand, dann in der Regel aus eigener Initiative. Dies darf keinesfalls zum Anlass für ein Jobcenter-Bashing genommen werden, zumal die Kriterien, wann in der Statistik von einer Vermittlung gesprochen werden darf, sehr eng gefasst sind. Wir können getrost davon ausgehen, dass die Nahles-Behörde nichts lieber täte, als hunderttausende Bürgergeldbeziehende auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen, wenn es denn so einfach wäre, wie Carsten Linnemann, Jens Spahn und andere suggerieren. Fakt ist, Über 60% der Arbeitslosen im Bürgergeld waren Ende letzten Jahres Langzeitbezieher, sprich, sie erhielten bereits 2 Jahre und länger Bürgergeld. Für über 40% gilt dies sogar 4 Jahre und länger. Das hat Gründe. Einer ist sicherlich auf einem immer härter werdenden Arbeitsmarkt zu suchen und in der Tatsache, dass langzeitarbeitslose Bürgergeldbeziehende bei Arbeitgebern trotz aller Rufe nach Arbeitskräften nicht gerade hoch im Kurs stehen. Ein weiterer, in vielen Fällen ausschlaggebender Grund dürfte darin liegen, dass knapp 2/3 der Arbeitslosen im Bürgergeld über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Auch das ist hinlänglich bekannt. Was darüber hinaus jedoch so gut wie nie in den Blick genommen wird, ist der Umstand, dass jede Person, die Bürgergeld bezieht, als erwerbs- und damit auch vermittlungsfähig gilt, solange sie noch 3 Stunden täglich eine Arbeit verrichten kann und dies nicht einmal am Stück. Es gibt bezeichnenderweise keinerlei offizielle Statistik über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Grundsicherungsbeziehenden. Dabei haben wir es hier mit einem zentralen Vermittlungshemmnis zu tun. Denn nicht nur die tägliche Arbeitszeit ist in solchen Fällen beschränkt, sondern häufig treten auch Krankheitssymptome, insbesondere bei chronischen psychischen Erkrankungen, in Schüben auf und führen zu häufigeren Arbeitsunfähigkeiten. All das verringert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt eklatant. In einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung von 2019 gingen die Autoren trotz methodisch außerordentlich vorsichtiger Herangehensweise bei 130.000 bis 240.000 der damals 4,2 Millionen erwerbsfähigen Beziehenden von Hartz IV davon aus, dass sie nicht einmal mehr für eine Beschäftigungsmaßnahme der Bundesagentur für besonders arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose in Frage kämen. Aus der Erfahrung sozialer Arbeit kann vermutet werden, dass die Zahl derer, die in der Praxis nicht mehr vermittelbar und damit faktisch auch nicht mehr erwerbsfähig sind, sogar noch deutlich höher liegt. Häufig kommen so gravierende soziale oder Verhaltensprobleme hinzu, dass die Arbeitsfähigkeit auch dadurch weiter beeinträchtigt wird. Methodisch gesicherte Erkenntnisse dazu wären dringend notwendig. Ähnlich substanzlos wie der Ruf nach härteren Sanktionen kommt der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder daher, den Bürgergeldbezug für ukrainische Flüchtlinge zu streichen. Für künftige ukrainische Flüchtlinge war dies ohnehin im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart. Neu an Söders Forderung ist, dass er auch die rund 700.000 UkrainerInnen und Ukrainer, die bereits im Bürgergeldbezug sind, in das Asylbewerberleistungsgesetz überführen will. Was er dabei übersieht, fast alle von ihnen sind bereits 2022 zu uns gekommen und hätten nach 3 Jahren Aufenthalt ohnehin Anspruch auf Leistungen in der Höhe des Bürgergeldes. Die Streichung brächte haushalterisch also nichts, lediglich sehr viel Verwaltung und einen echten Rückschritt in Sachen Arbeitsmarktintegration, da die Jobcenter dann nicht mehr zuständig wären. Für die Integration wäre das fatal. Es ist unwürdig, Menschen mit Sanktionen in einem Hamsterrad zu halten, aus dem sie nicht entkommen können. Es ist gefährlich, Sündenböcke zu schaffen und politisch unklug, sich den Realitäten nicht zu stellen. Notwendig wäre stattdessen dreierlei. Hinsichtlich der ukrainischen Arbeitslosen müssen endlich staatliche Integrationshürden abgebaut werden, von der nur schleppenden Anerkennung von Berufsabschlüssen bis hin zu fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen. Das Bürgergeld zu streichen wäre dagegen kontraproduktiv. Zweitens. Es gilt, einen ehrlichen Umgang mit der faktischen Erwerbsunfähigkeit zu finden. Diese liegt vor, wenn jemandem zwar nach dem Regelwerk der Rentenversicherung noch keine Rente wegen voller Erwerbsminderung zusteht, aber die Chance einer Arbeitsaufnahme nach aller Erfahrung praktisch nicht gegeben ist. Drittens. Es muss ein sozialer Arbeitsmarkt aufgebaut werden, der passgenau denjenigen eine auskömmliche Arbeit gibt, die zwar noch erwerbsfähig sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt aber keine realistische Chance mehr haben. Das spart kein Geld, sondern kostet welches. Aber in einer Arbeitsgesellschaft, die zugleich Sozialstaat sein will, sind wir das den Menschen schuldig. So könnten die realen Probleme angegangen werden. Stattdessen sich und anderen weiterhin vorzugaukeln, man könne über Sanktionen und Vermittlungen enorme Einsparungen realisieren, ist schlicht unseriös. We'll be right back. Von den Bürgergeldplänen der Bundesregierung kommen wir zur Überwachung und Machterweiterung der Polizei bzw. den Grundrechtenverletzungen und Abbau für normale Menschen in der BRD. Hierzu gibt es einen offenen Brief vom 8. August von vielen NGOs wie Amnesty, Chaos Computer Club, Deutsche AIDS-Hilfe, Humanistische Union, Republikanischer Anwältinnenverein und viele mehr, den wir euch vorstellen wollen. Alle werden überwacht. Biometrische Überwachung im Internet stoppen. Dieses Schreiben ist gerichtet an den Bundeskanzler Merz, den Vizekanzler Klingbeil, den Bundesminister des Inneren Dobrindt und der Bundesministerin der Justiz Hubig. Der bekannt gewordene Referentenentwurf zur, in Anführungszeichen, Stärkung digitaler Ermittlungsbefugnisse in der Polizeiarbeit zeigt, dass die Bundesregierung massenhafte biometrische Überwachung sowie KI-gestützte Superdatenbanken einführen möchte. Konkret sieht der Entwurf zum einen vor, das gesamte öffentliche Internet, insbesondere also auch soziale Medienplattformen und öffentliche Chatgruppen mit den biometrischen Daten gesuchter Personen abzugleichen. Bundeskriminalamt und Bundespolizei sollen diese Befugnisse nicht nur zur Bekämpfung von Terrorismus erhalten, sondern als Standardmaßnahme für nahezu alle Tätigkeiten, die in ihren Aufgabenbereich fallen, insbesondere auch zur Identifikation und Aufenthaltsermittlung von Personen, die keiner Straftat verdächtig sind. Gleiches gilt für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass dieses Instrument ohne jeden Bezug zu einer Straftat oder einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Feststellung der Identität von Personen nutzen können soll. Ein solcher Abgleich von biometrischen Daten ist technisch jedoch nur möglich, wenn riesige Gesichtsdatenbanken aller Menschen, die im Internet abgebildet sind, angelegt werden. Solche Gesichtsdatenbanken sind nach Artikel 5 der KI-Verordnung eine verbotene Praxis, da sie Massenüberwachung und umfassende Profilbildung ermöglichen und zu schweren Verstößen gegen Grundrechte, einschließlich des Rechts auf Privatsphäre, führen können. Sie können außerdem zu einem Abschreckungseffekt auf die Grundrechtsausübung führen. So können es Menschen etwa vermeiden, Fotos und Videos im Netz zu teilen oder Tätigkeiten nachzugehen, von denen Aufnahmen im Netz veröffentlicht werden könnten. Wir fordern Sie daher auf, sich gegen jede Form der biometrischen Auswertung des Internets in Deutschland einzusetzen. Darüber hinaus sieht der Gesetzesentwurf vor, es zukünftig Bundespolizei und Bundeskriminalamt zu ermöglichen, automatisiert persönliche Daten aus bisher getrennten Datenbanken in eine Superdatenbank zusammenzuführen und zur Analyse weiterzuverarbeiten. Diese KI-gestützte Auswertung riesiger Datenmengen birgt erhebliche Risiken für Grund- und Menschenrechte. Sie ermöglichen die umfassende Profilbildung von Personen und beschränkt sich nicht auf Tatverdächtige, sondern umfasst auch Opfer, Zeugen und andere Personen, die zufälligerweise in polizeilichen Datenbanken erfasst sind. Die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse für die Polizeibehörden ist nicht gesichert, wenn private Unternehmen den zugrunde liegenden Code nicht offenlegen und bereits an sich unzureichend nachvollziehbare KI-Elemente integriert sind. Der Einsatz von KI birgt zudem ein hohes Risiko für die Diskriminierung bereits marginalisierter Gruppen der Bevölkerung. Bisherige Gesetzesgrundlagen für solche automatisierten Auswertungen in Hessen und Hamburg sind vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Er bringt also erhebliche rechtliche Unsicherheit mit sich. Ganz besonders bedenklich ist der laut aktueller Berichterstattung geplante Einsatz von Palantir zur Umsetzung der automatisierten Datenanalysen. Palantir ist eng verbunden mit dem Tech-Milliardär Peter Thiel. Der bekennende Anhänger der Trump-Regierung und explizite Auffassung ist, dass Demokratie nicht mit Freiheit vereinbar sei. Beim Einsatz von Palantir erhält das US-Unternehmen bzw. seine Tochtergesellschaften Zugriff auf alle Daten der Polizeibehörden und kann sie potenziell in die USA übermitteln. Der Einsatz der Software gefährdet daher auch in ganz erheblichem Maße die digitale Souveränität Deutschlands. Wir fordern Sie auf, sich für den Schutz aller Menschen und das Recht auf ein Leben frei von Massenüberwachung und Kontrolle einzusetzen. Palantir darf nicht in Deutschland eingesetzt werden. Insgesamt sieht der Referentenentwurf Maßnahmen vor, die in keinem angemessenen Verhältnis zu den vermuteten Gewinnen an Sicherheit stehen. Als Zivilgesellschaft haben wir die Erwartung, dass die Bundesregierung Gesetze vorlegt, die nicht ständig an der Grenze der Verfassungswidrigkeit und des Europarechts und sogar darüber hinaus segeln. Solche Gesetze führen nicht nur zu Grundrechtsverletzungen und Überwachung von Unschuldigen, sondern auch zu jahrelanger Rechtsunsicherheit, in der sich die Strafverfolgungsbehörden nicht auf die Rechtmäßigkeit ihrer Instrumente verlassen können. In der Vergangenheit wurde viel Geduld und Zeit, beispielsweise bei der Vorratsdatenspeicherung, verloren, die man in die grundrechtskonforme Weiterentwicklung der Strafverfolgungsbehörden hätte investieren können. Nicht zuletzt im Kontext erstarkender rechtsextremer Parteien muss der Aufbau einer Überwachungsstruktur, wie sie das Gesetzespaket durch biometrische Abgleiche und KI-Datenanalyse vorsieht, verhindert werden. Demokratische Kräfte müssen vielmehr gemeinsam die Möglichkeiten des institutionellen Machtmissbrauchs minimieren. Wir fordern Sie deshalb dazu auf, den aktuellen Entwurf zurückzuziehen und sich stattdessen für grundrechtskonforme Polizeiarbeit und für Rechtsstaatlichkeit einzusetzen. Während in Brandenburg das erste Kollapscamp diesen Sommer stattfand, also das erste größere Zusammentreffen der Klimabewegung, bei dem davon ausgegangen wird, dass die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten ist und wir uns auf den klimatischen Zusammenbruch vorbereiten müssen, übrigens mehr findet ihr zu diesem Camp unter kollapscamp.de, wollen wir uns mit drei Artikeln, erstens mit Repression gegen Klimaproteste, zweitens mit vorhandenen Speicherkapazitäten und drittens den Folgen des industriellen Raubbaus befassen. Unser erster Artikel dazu ist aus Analyse und Kritik der monatlichen Zeitung für linke Debatte und Praxis aus Hamburg vom 19. August zur Repression und Hetze gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung. Wenn Klimaschutz zum Vaterlandsverrat wird. Die Bundesregierung setzt das fossile Rollback fort. Für die Klimabewegung könnte das zumindest eine Klärung der Fronten bedeuten. In Wahlen und Koalitionsverhandlungen manifestieren sich Verschiebungen politischer Kräfteverhältnisse. So war es nach dem seit 2022 beinahe zur Plattitüde gewordenen klimapolitischen Backlash zu erwarten, dass sich dieser auch in der neuen Regierung abbilden würde. Wie ist die neue klimapolitische Lage einzuschätzen? Rückblende. Die Ampelregierung trat 2021 kurz nach dem Höhepunkt der Klimabewegung an und versprach mit parteigrüner Beteiligung ein widersprüchliches Programm ökologischer Modernisierung. Spätestens nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, wenige Monate danach, wurden die Widersprüche zumeist einseitig aufgelöst. So versuchte der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck übereifrig, durch staatlich orchestrierte Fracking-Gasimporte staatsmännische Verantwortung zu demonstrieren. Klimapolitische Fortschrittsbemühungen blieben letztlich auf zwei Sektoren begrenzt. Habecks Ministerium beendete die politische Blockade des erneuerbaren Ausbaus und legte für den Gebäudebereich ein tatsächlich realpolitisch nicht unambitioniertes Gesetz vor, das bekanntermaßen im Kreuzfeuer kulturkämpferisch inszenierter fossiler Gegenkampagnen, Stichwort Heizhammer, unterging und gründlich entkernt wurde. Spätestens ab diesem Zeitpunkt, Mitte 2023, hatte Klimaschutz den Status diskursiver Hegemonie, alle bekennen sich dazu, niemand setzt ihn um, verloren und wurde zum politischen Tabuthema. Im Kontext von Rechtsruck, Militarisierung, Geopolitik und Standortpanik wurde Klimaschutz zum tendenziellen Vaterlandsverrat, eine inakzeptable Schwächung der Nation. Im Abschiebewettbewerb des Bundestagswahlkampfs 2025 fand das Thema entsprechend kaum statt. Auch die Klimabewegung verlor in dieser Zeit an Stärke. Der parlamentarisch orientierte liberale Flügel steckte in einer Sackgasse. Der radikale Flügel war zunehmend politisch isoliert. In der Zivilgesellschaft sah es ähnlich aus. Mitgliederstarke, grünenahe Umweltverbände hatten Beißhemmungen, solange die Grünen mitregierten. Die Mobilisierungsstärke schrumpfte. Ratlosigkeit machte sich breit. Endlose Strategiedebatten und Suchbewegungen führten zu einer Zerfaserung der Bewegung, die in den Jahren zuvor von einer relativ produktiven, spektrenübergreifenden Arbeitsteilung profitiert hatte. Die neue schwarz-rote Regierung machte dann gleich deutlich, wo es lang geht. Das zuvor von der Ampel durch seine Integrations- ins Wirtschaftsministerium aufgewertete Klimaressort wurde wieder zum Umweltministerium verschoben, firmiert damit bundespolitisch erneut unter Gedöns. Diverse klimabezogene Beauftragtenposten wurden von Kanzler Friedrich Merz, CDU, direkt gestrichen. Deren politischer Effekt war zwar überschaubar, aber die Symbolik ihrer Eliminierung deutlich. Das gilt auch für die Personalpolitik. Die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, kam direkt aus der Geschäftsführung der Westenergie AG, die unter anderem im Gasgeschäft tätig ist. Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider, SPD, wiederum ist völlig fachfremd. Spöttische Presseartikel attestierten ihm, er glänze durch das fehlerfreie Zitieren des Koalitionsvertrags. Und der hat es in sich. Schwarz-Rot setzt auf einen massiven Ausbau fossiler Gaskraftwerke. Auch wenig flexible Reserve-Kohlekraftwerke sollen in Zukunft häufiger laufen. Ein weiteres Geschenk für die Fossilindustrie. Erneuerbare Energien dagegen behandelt das Dokument wie Neuland und verzichtet auf Ausbauziele. Man müsse sich dort erstmal einen Überblick von der Lage verschaffen. In diesem Sinne gab Reiche kürzlich ein Gutachten im Auftrag, das im Wesentlichen prüfen soll, wie sich die Energiewende unter Berufung auf Kosten- und Versorgungssicherheit vielleicht noch ein wenig ausbremsen ließe. Insgesamt möchte die Koalition auf diversen Wegen Energie für vor allem industrielle VerbraucherInnen verbilligen und setzt dafür auch Milliarden aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds kreativ ein. Gleichzeitig erlebt die lange schon abgeschriebene CCS-Technologie zur Abscheidung und Speicherung von CO2 ein Revival, das bereits unter der Ampel eingeleitet wurde. CCS wird stets mit unvermeidlichen Restemissionen in Industrieprozessen begründet, soll aber entgegen dieser Behauptung auch für Gaskraftwerke zugelassen werden. Deren Klimaeffekt bestimmt sich jedoch unter anderem durch Methanlecks entlang der Lieferkette, die durch die auch unvollständige CO2-Abscheidung nicht verhindert werden. Die CDU-SPD-Koalition beabsichtigt, die dafür nötigen Infrastrukturnetze staatlich zu subventionieren und als im überragenden öffentlichen Interesse liegend zu definieren, um Proteste und Klagen zu erschweren. Dem lokalen Widerstand Anfang der 2010er Jahre, der einst zur faktischen Illegalisierung von CCS in Deutschland führte, versucht man diesmal auszuweichen. Der Kohlenstoff soll nicht in deutschen Böden verpresst werden, sondern wahlweise per Pipeline ins Ausland transportiert oder unterseeisch gelagert werden. Das perfide daran: Der CCS-Einstieg dient selbst dann als Lebensverlängerung für das fossile Kapital, wenn die Umsetzung erneut scheitert. In dem Fall wird das CO2 eben weiterhin in die Luft geblasen, da für die Kraftwerke und Fabriken schlicht keine Alternativen geschaffen wurden. Auf Ordnungspolitik verzichtet die Koalition im Klimabereich vollständig. Sie setzt dafür in neoliberaler Tradition vollmundig auf Preissignale durch den Emissionshandel, der ab 2027 vollständig europäisch integriert wird. Allerdings soll die deutsche Landwirtschaft dabei ausgespart werden. Gleichzeitig will die Regierung durch diverse Kompensationen dafür sorgen, dass diese Preise unter keinen Umständen spürbar werden. Verspricht also die weitgehende Neutralisierung ihrer eigenen Klimapolitik. Die Entscheidung von Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, die emissionsunabhängige Stromsteuer vorerst nur für die Industrie und nicht für Privathaushalte zu senken, zeigt die Prioritäten der realen Entlastungspolitik. Derweil geht es im Gebäudebereich unterhaltsam zu. Das Gebäudeenergiegesetz, GEG, wolle man reformieren, heißt es im Koalitionsvertrag. Ganz abschaffen dagegen das Heizungsgesetz, das indes bloß als Kulturkampfchiffre für das GEG existiert. Absehbar werden die ordnungsrechtlichen Vorschriften noch weiter gestutzt, möglicherweise unter das Niveau des ursprünglichen schwarz-roten GEG von 2020. Finanzielle Förderung wird es weiterhin geben. Die könnten aber im Sinne der Technologieoffenheit auch in fossile Gasheizungen fließen. Der Verkehrswegeplan soll beibehalten, das heißt, es sollen quer durchs Land weitere Autobahnen gebaut werden. Währenddessen verzichtet die neue Koalition für den Schienenverkehr auf Zielzahlen. Die Ziele der Ampelregierung hatten allerdings ohnehin wenig Bezug zur infrastrukturpolitischen Praxis. Den Flugverkehr als bürgerliche Domäne versucht man zu verbilligen und dabei auch die lästigen Quoten für klimafreundliche Alternativtreibstoffe zu minimieren. Konsequenterweise verzichtet die Koalition auf halbe Sachen und überlässt das grüne Fliegen, das mit physikalischen Gesetzen ohnehin kaum vereinbar ist, einfach ganz der Magie. Zwar bekannte sich die Merz-Regierung symbolisch zum Klimaschutz und zu den etablierten deutschen Klimazielen, also Netto-Null-Emissionen bis 2045, doch faktische Klimapolitik geschieht nicht über abstrakte Zielmarken, sondern im Konkreten. Mit den geplanten Maßnahmen rückt das Ziel in immer unerreichbarere Ferne. Und kaum war sie im Amt, stellte Wirtschaftsministerin Reiche das Klimaziel dann doch in Frage, man solle realistisch bleiben. Das Momentum des fossilen Rollbacks dürfte sich unter diesem Vorzeichen noch fortsetzen. Progressive Kräfte in der klassischen Klimapolitik drohen so weitgehend in Defensivkämpfe verstrickt zu bleiben. Gleichzeitig haben sich strukturelle Rahmenbedingungen für die Klimabewegungen verbessert, zumindest auf dem Papier. Die schwarz-rote Regierung könnte eine Frontenklärung bewirken. Der Beton- und Autoblock ist unmissverständlich an der Macht, lässt sich sogar plakativ durch eine Managerin aus der Fossilindustrie repräsentieren. Die Grünen sind wieder in der Opposition und damit nicht mehr auf die Rolle festgelegt, der Klimabewegung die Grenzen des Machbaren zu erklären. Die Zivilgesellschaft könnte im Zuge dieser Entwirrung wieder konsequenter auftreten. Auch die Linke schießt seit der BSW-Abspaltung klimapolitisch zumindest nicht mehr quer. Doch der Bewegung fehlt es weiter an überzeugenden, hoffnungsschaffenden Bewegungsprojekten. Nicht zuletzt fehlt der politische Resonanzraum. Für die Linkspartei bleibt Klimapolitik ein mäßig attraktives Feld. Die Grünen versuchen es weiterhin mit Kooperationen wie bei der Aushandlung des Sondervermögens. Und in Verbänden wächst die Angst, durch offensives Auftreten zur Zielscheibe rechter Kampagnen zu werden. Das wieder aufgestoßene Gelegenheitsfenster für breitere sozialökologische Bündnisse bleibt so bislang ungenutzt. Wo könnte Dynamik entstehen? Immer mehr AkteurInnen orientieren sich nun in Richtung Gasausstieg. Der Schock von Krieg und Gaspreisexplosion ist überwunden. Die massiven Ausbaupläne sind leichter kritisierbar. Erschwert wird der Widerstand durch den Umstand, dass die unmittelbarsten Zerstörungen durch die Gasindustrie meist auf Förderstätten im Ausland ausgelagert sind. Auch darum konzentrieren sich Proteste nun auf die inländischen Förderpläne vor Borkum, die aber im Zweifelsfall wiederum durch Importe ersetzt werden könnten. Ein geopolitisch aufgeladener Konfliktfall könnte hingegen die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 werden. Hinter den Kulissen arbeiten auch Kräfte aus den Regierungsparteien an ihrer Wiederinbetriebnahme. Ansonsten zeichnet sich in der bewegungspolitischen Tendenz ab, nichts ist mehr nur Klima. Zuletzt entwickelte die Klimabewegung vor allem durch die Verbindung mit antifaschistischen Kämpfen Stärke. Andere Initiativen setzen bei sozialen Alltagskämpfen an, etwa zu Heizkosten in Wohnquartieren, wobei die klimapolitischen Zielsetzungen eher indirekt verfolgt werden. Auf größere Ebene stellt etwa RWE und Co. enteignen die Eigentumsfrage, jüngst unterstützt von einem juristischen Gutachten, das Vergesellschaftungen im Energiesektor im aktuellen Rechtsrahmen für machbar hält. So bewegen sich viele AkteurInnen gewissermaßen einige Schritte zurück, um an den strukturellen Bedingungen für Klimapolitik anzusetzen. Nachvollziehbar, wenn kurzfristige Erfolge kaum möglich erscheinen. Andere dagegen preschen voran und stellen sich schon dem Umgang mit Klimafolgen. Wasserknappheit, solidarische Katastrophenhilfe und Kollapspolitik werden so zu Bewegungsthemen mit noch unklarem Organisierungspotenzialen. Gemeinsam ist all diesen neuen Klimakämpfen der wichtige Fokus auf soziale Infrastrukturen. In welchen konkreten Kämpfen die Bewegungen aber wieder zusammenkommen und ihre Kräfte konzentrieren können, ist momentan offen. zweiter Artikel zu unserem Schwerpunkt ist von der Internetplattform Telepolis zu bezahlbaren Speichern für Strom. Also das, was für die Energiewende bisher fehlte, gibt es jetzt. Es müsste eben nur in entsprechender Kapazität errichtet werden. Der Artikel ist vom 7. September und leider an einigen Stellen etwas voraussetzungsvoll. Aber dieses wichtige Thema, die Möglichkeit, genug Speicher für die Energiewende rentabel zu errichten, wollten wir euch nicht vorenthalten. Energiewende ohne Gas. Dank billiger Batteriespeicher. Batteriespeicher und Gaskraftwerke konkurrieren um knappe Netzanschlüsse. Wer setzt sich durch und was bedeutet das für die Energiewende? In den vergangenen Jahren wurden die Investoren in Windkraft und Photovoltaik oft dafür kritisiert, dass beide Energiequellen doch sehr volatil seien. Das Wort vom Flatterstrom machte die Runde und es wurde immer wieder versucht, die Kosten für die angeblich benötigten fossilen Backup-Kraftwerke den Erneuerbaren zuzurechnen. Die chinesische Politik, für die Erneuerbaren die Zukunftsenergie darstellen, hat die fehlenden Speicher auch erkannt und die Entwicklung der benötigten Speicher gefördert, was im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität viele Synergieeffekte mit sich brachte. Günstige Preise für die benötigten Speicher setzten sich in der Folge auch im deutschen Markt durch. Grundsätzlich gelten auch in Deutschland die Batteriestromspeicher als wichtiger Baustein für die Energiewende, weil sie die schwankende Stromerzeugung durch erneuerbare Energien wie Wind und Solar ausgleichen können. Die fossilen Energieträger sehen nun ihre Fälle davonschwimmen, wenn die Erneuerbaren aufgrund zahlreicher kostengünstiger neuer Speicher ihre Volatilität verlieren. Solange es nicht genügend Speicher gab, hat man immer wieder den Zubau netzdienlicher Speicher gefordert. Jetzt fluten die Speicher die Netze und es stellt sich die Frage, ob die große Anzahl von Gaskraftwerken, die Ministern Reiche ausschreiben will, wirklich benötigt werden und dann auch wirtschaftlich betrieben werden können. Dazu kommt eine weitere Herausforderung. Arbeiten Batteriespeicher in der Stromnetzinfrastruktur, muss für die Gaskraftwerke mit den Gasleitungen eine zweite Infrastruktur unterhalten werden, deren Kosten perspektivisch auf immer weniger Kunden umgelegt werden müssen. Da wohl kaum ein Investor das Risiko eingehen mag, dass er nur wenige hundert Volllastbetriebsstunden pro Jahr Strom produzieren kann, das Gas für den Gaswerksbetrieb selbst speichern muss, weil die Netzspeicherung zurückgeht, wenn Gasnetze stillgelegt werden, weil den Verbrauchern die CO2-Abgaben am Markt zu teuer werden. Da der Bedarf für Gaskraftwerke hauptsächlich im Süden der Republik besteht, wo der Windkraftausbau hinter dem Bedarf zweibeinig hinterherhinkt, ist es sinnvoll, die Kraftwerke auch bedarfsorientiert im Süden der Republik zu bauen. Die größten Gasspeicher befinden sich aus geologischen Gründen allerdings in Norddeutschland, wo aufgrund des Überschusses an Windkraftstrom im Grunde kein Bedarf für fossile Kraftwerke vorliegt. Der derzeit noch zu 100% in niederländischen Staatsbesitz befindliche Übertragungsnetzbetreiber TenneT fürchtet, dass ein Netzausbau nicht ausreicht, um die geplanten Gaskraftwerke anzuschließen, wenn Batteriespeicherprojekte alle verfügbaren Kapazitäten belegen. Der Chef von TenneT Deutschland, Tim Meyer-Jürgens, stellte gegenüber dem Handelsblatt kürzlich fest, wenn Speicher sich heute alle Netzkapazitäten sichern, bleiben systemrelevante Gaswerke, Industriebetriebe und Rechenzentren auf der Strecke. TenneT hatte Mitte Juli 2025 nach eigenen Angaben Netzanschlussanfragen von 181 Projekten vorliegen. Davon waren 131 Batteriespeicher. Damit sind die meisten Netzeinspeisepunkte vergeben. Zudem könnten die Speicher dazu führen, dass der Bedarf für Gaskraftwerke sich reduziert. Bei der Idee von den Gaskraftwerken ist bislang nicht einmal geklärt, ob sie am Markt teilnehmen oder als Ready-Dispatch-Kraftwerke von den Netzbetreibern abgerufen werden sollen. Ein gemischter Betrieb erscheint nicht möglich. Der Anschluss von Stromquellen ist in der Kraftwerksnetzanschlussverordnung geregelt, die aus dem Jahr 2007 stammt und damals den Anschluss neuer Gaskraftwerke betrachtete. Batteriespeicher waren zu dieser Zeit noch kein Thema. Das mit der Kraftwerksnetzanschlussverordnung etablierte Windhundprinzip wird heute zur Herausforderung, wenn neben Batteriespeichern, Photovoltaik und Windkraftanlagen Rechenzentren und die wachsende Zahl von Stromtankstellen für den Lkw-Fernverkehr ihre Berücksichtigung fordern. Es wäre deshalb im Sinne der Energiewende, zuerst jene Erzeuger und Verbraucher anzustießen, die dem Gesamtsystem am meisten Nutzen bringen, wobei die Gewichtung wiederum eine beachtliche Herausforderung darstellt. Denn ein faires Priorisierungssystem zu schaffen, ist kaum möglich. Nicht jeder Akteur findet beispielsweise, dass Gaskraftwerke wichtiger sind als Stromspeicher und Anschlusskapazitäten für KI-Rechenzentren freigehalten werden sollten. Ein weiteres Problem für die Netzbetreiber besteht darin, dass sie ein Schaltfeld nur einmal vergeben können. In der Theorie hat ein einzelnes Schaltfeld eine Kapazität von 1,2 Gigawatt. Wenn ein Speicher dort angeschlossen wird, der nur 150 Megawatt benötigt, wird ein Großteil der Kapazität verschwendet. Mit der Forderung nach bester Auslastung der Schaltfelder rücken die vorgesehenen, eher zentralen Gaswerke gegenüber den grundsätzlich tendenziell dezentraleren Batteriespeichern in der Prioritätsskala deutlich nach oben und können den Zuwachs der Batteriespeicher ausbremsen. Ohne eine staatliche Stabilisierung der Gaspreise durch kräftige Subventionen und die Übernahme der EU-CO2-Abgaben für das benötigte Gas durch die Steuerzahler sieht es für den wirtschaftlichen Erfolg der Gaskraftwerke nicht besonders rosig aus, es sei denn, man bremst die Speicher und damit auch die Erneuerbaren aus und forciert wieder fossile Brennstoffe, gewissermaßen als Energiewende rückwärts. Unser letzter Artikel berichtet aus der Region, wo vor wenigen Tagen der Supercomputer Jupiter eingeweiht wurde. Der Artikel ist aus der Graswurzelrevolution, der monatlich erscheinenden anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster. Tagebau, tote Zonen und Trinkwasser. Das rheinische Revier zwischen Innovationsanspruch und ökologischen Hypotheken. Das Rheinische Revier, einst Herz der deutschen Braunkohleindustrie, inszeniert sich vollmundig als Experimentierfeld einer klimaneutralen Zukunft. Dieser ambitionierte Wandel birgt innovative Ansätze, doch ein kritischer Blick auf die aktuellen Entwicklungen offenbart Problemfelder, die den propagierten Fortschritt trüben könnten. Insbesondere die Pläne zur zukünftigen Wasserwirtschaft und die Bewältigung der immensen Tagebaufolgeschäden werfen Fragen auf, die über technische Machbarkeit hinausgehen und ökologische wie soziale Gerechtigkeitsaspekte berühren. Während der Kohleausstieg in greifbare Nähe rückt, plant Energiekonzern RWE bereits die nächste große Landschaftsveränderung. Die gigantischen Löcher der Tagebau Hambach, Garzweiler und Inden sollen mit Rheinwasser geflutet werden. Ein Vorhaben, das auf den ersten Blick romantisch anmutet. Badeseen, neue Natur, Tourismusparadiese. Doch unter der Oberfläche brodelt ein ökologischer Albtraum, den weder die Politik noch die verantwortlichen Konzerne in den Griff bekommen oder bekommen wollen. Von einer grünen Zukunft spricht RWE, von neuen Seenlandschaften als Erbe des Braunkohleabbaus. Doch was idyllisch klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ökologisches Pulverfass. Die Pläne zur Flutung der gigantischen Tagebaulöcher in Hambach, Garzweiler und Inden mit Rhein- und Ruhrwasser gefährden unser Grund- und Trinkwasser, unsere Feuchtgebiete und ganze Ökosysteme. Nach RWEs Plan sollen in den kommenden Jahrzehnten rund 6 Milliarden Kubikmeter Rheinwasser über ein gigantisches Leitungssystem in die Tagebaue Hambach und Garzweiler geleitet werden. Entnahmestelle Dormagen-Rheinfeld. Dafür sollen landwirtschaftliche Böden, Wälder und Biotope, die auf dem Weg der Trasse liegen, zerstört werden. Hambach allein soll 3 Milliarden Kubikmeter aufnehmen für einen See von 360 Metern Tiefe. Damit entsteht ein künstliches, chemisch instabiles Monstergewässer mit einer potenziellen Todeszone am Grund. Diese Todeszone ist wörtlich gemeint. Durch den Kohleabbau werden Pyritschichten freigelegt, die beim Kontakt mit Wasser Schwefelsäure bilden. RWEs Lösung? Alles saure Material soll nach unten verfrachtet und mit Kalk überdeckt werden. Ergebnis? Ein hochkonzentrierter, sauerstofffreier Bereich, in dem jegliches Leben unmöglich ist. Die oberen 10 Meter sollen zwar nutzbar sein, aber was passiert, wenn die chemische Durchmischung scheitert? Fachleute warnen vor einem Umkippen des Sees mit katastrophalen Folgen für Wasserqualität und Umwelt. Die Erfahrungen aus der Lausitz mit ihren sauren Tagebauseen und der massiven Sulfatbelastung der Spree dienen als mahnendes Beispiel. Die Argumentation von RWE, dass ähnliche Szenarien im Rheinischen Revier aufgrund geologischer Unterschiede ausgeschlossen seien, erscheint angesichts der Komplexität der geologischen und hydrologischen Systeme und enormen Eingriffe in die Landschaft als gewagt. Wie realistisch ist es überhaupt, den Rhein als ewige Wasserquelle einzuplanen? Schon heute sinkt der Pegel in Hitzephasen auf bedrohliche Tiefen. Schifffahrt, Industrie und Landwirtschaft kämpfen um dieselbe knappe Ressource. Doch RWE will sich für 40 Jahre eine exklusive Pipeline mit einer Entnahmerate von 18 Kubikmetern pro Sekunde sichern. Das ist dreist und gefährlich, denn das Rheinwasser lebt von Gletscherwasser und diese Gletscher sterben. Woher also das Wasser nehmen, wenn der Klimawandel den Nachschub versiegt? Neben der Versauerung droht eine Vergiftung durch Altlasten. Kraftwerksasche, Schwermetalle, Quecksilber, über Jahrzehnte verklappt in den Gruben. Wie sich diese Stoffe verhalten, wenn das Grundwasser wieder steigt, ist unklar. Klar ist nur, gelangen sie in die Trinkwasserbrunnen der Region, droht die sofortige Stilllegung. Wer überwacht das? Wer haftet? Hinzu kommt die Qualität des Rheinwassers selbst. Anstatt es vor der Einspeisung gründlich zu reinigen, soll es laut RWE nur mechanisch gesäubert werden. Eine chemische oder biologische Aufbereitung? Fehlanzeige. Das sei zu teuer, sagt der Konzern und verweist darauf, dass die Tagebaustoffe ohnehin gefährlicher seien. Zynischer kann man die Ignoranz gegenüber Umwelt- und Gesundheitsschutz kaum formulieren. Während RWE einem See nach dem anderen plant, trocknen rund um die Gruben die Feuchtgebiete aus, weil das Grundwasser seit Jahrzehnten abgesenkt wird. Noch heute pumpt der Konzern Millionen Kubikmeter ab, um die Tagebaue trocken zu halten. Diese Sümpfungsmaßnahmen erhalten auch Bäche, Bruchwälder und Auenlandschaften künstlich am Leben. Doch RWE plant, die Pumpen nach 2030 abzuschalten. Folge: Flüsse versiegen, Naturschutzgebiete wie Schwalmnette sterben, wenn niemand einspringt. Es gäbe Wege, verantwortungsvoller mit der Landschaft umzugehen, etwa eine Rückverfüllung mit Material der Sophienhöhe, wodurch die Seetiefe auf 160 Meter reduziert, Risiken eingedämmt und die Böschung stabilisiert würden. Auch eine natürliche Wiederauffüllung durch Regenwasser wäre denkbar, wenn auch langwierig. Doch beides ist RWE zu teuer oder zu langsam. Stattdessen soll möglichst schnell mit der Wasserbefüllung begonnen und damit Fakten geschaffen werden, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Am dramatischsten aber ist das, was niemand offen ausspricht. Die geplanten Seen und der Rückgang des Grundwassers gefährden die Trinkwasserversorgung von Millionen Menschen. Schon jetzt hat das Rheinische Revier ein Grundwasserdefizit von 20 Milliarden Kubikmetern. RWE plant, den Pegel dauerhaft niedrig zu halten, um das Überlaufen der Seen zu verhindern. Eine Strategie, die ganze Ökosysteme abhängt. Das mit PFAS, Per- und Polyfluoride-Alkylsubstanzen und anderen Chemikalien belastetes Wasser aus dem Rhein ins Grundwasser und letztlich in unsere Leitung gelangt, ist eine reale Gefahr. Dennoch gibt es keine klare gesetzlichen Regelungen, keinen Ewigkeitsfonds, keine Verantwortungsübernahme. Was bleibt, ist das Risiko für Umwelt, Gesundheit und zukünftige Generationen. Die PFAS werden nicht umsonst Ewigkeitschemikalien genannt. Sie sind kaum abbaubar. Die RWE Power AG will nur für die Erstbefüllung haften. Für alles Weitere soll sich der Staat oder die Natur verantwortlich zeigen. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung zur Langzeitüberwachung. Dabei ist schon jetzt klar, der Grundwasserspiegel wurde in NRW durch jahrzehntelanges Abpumpen um teils über 500 Meter gesenkt. Bis sich das Grundwasser erholt, könnten 300 Jahre vergehen. Und was passiert, wenn Schadstoffe ins Trinkwasser wandern? Wer kontrolliert das? Wer schützt uns? RWE versucht Hand in Hand mit den Kommunen und mit fragwürdiger Technik und kalkulierter Kurzsichtigkeit die günstigste Lösung für sich durchzusetzen. Was als günstige Lösung verkauft wird, ist in Wahrheit ein Deal auf Kosten der Umwelt und der Allgemeinheit. Statt Verantwortung zu übernehmen, wird weggeschaut und weggerechnet. Zu erwähnen ist, dass die Restseen auch auf Druck der Kommunen geplant werden. Obwohl sie die Risiken genau kennen, werden sie scheinbar ignoriert. Darüber hinaus sind die Kommunen so eng mit RWE verflochten, dass sie inzwischen über die Strukturentwicklungsgesellschaft Neuland Hambach GmbH wirtschaftlich von dem Konzern abhängig sind. Es droht ein toxisches Erbe für NRW. Die Risiken sind immens, die Folgen unabsehbar. Keine klare Verantwortung, keine sauberen Antworten, aber ein gigantisches Risiko für kommende Generationen. Es braucht politischen Willen, unabhängige Kontrolle und ein umfassendes Umdenken. Wasser ist keine Verfügungsmasse für Konzerne, sondern Lebensgrundlage für uns alle. Mit dem Thema Wassergerechtigkeit und Wasserökologie im Rheinischen Revier setzt sich das Wasserbündnis Rheinisches Revier kritisch und konstruktiv auseinander. Das war der linke Medienspiegel im September 2025. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org. Und tschüss.